Sie gingen zusammen spazieren, legten dreimal täglich den dienstlichen Lustwandel zurück, auf welchen der Hofrat Joachim genauestens eingeschränkt hatte, damit unnötige Kräfteausgabe vermieden werde. Links von seinem Vetter ging Hans Castorp, Joachim ging gebeugten Kopfes neben ihm, er sah zu Boden, als betrachtete er die Erde. Es war so merkwürdig, er ging hier proper und ordentlich, er grüßte vorübergehende auf seine ritterliche Art, hielt auf sein Äußeres und auf Bienseance wie immer und gehörte der Erde. Nun, der gehören wir alle über kurz oder lang, aber so jung und mit so gutem, freudigem Willen zum Dienst bei der Fahne, ganz kurzfristig ihr zu gehören, das ist doch bitter. Tatsächlich ist unser Sterben mehr eine Angelegenheit der Weiterlebenden als unserer selbst. Denn ob wir es nun zu zitieren wissen oder nicht, so hat das Wort des witzigen Weisen jedenfalls volle seelische Gültigkeit, dass solange wir sind, der Tod nicht ist. Und dass, wenn der Tod ist, wir nicht sind. Dass also zwischen uns und dem Tode gar keine reale Beziehung besteht und er ein Ding ist, das uns überhaupt nichts und nur allenfalls Welt und Natur etwas angeht. Weshalb denn auch alle Wesen ihm mit großer Ruhe, Gleichgültigkeit, Verantwortungslosigkeit und egoistischer Unschuld entgegenblicken. Von dieser Unschuld und Verantwortungslosigkeit fand Hans Castorp viel in Joachims Wesen während dieser Wochen und verstand, dass jener zwar wisse, dass es ihm aber darum nicht schwerfalle, über dies Wissen ein anständiges Schweigen zu beobachten, weil seine inneren Beziehungen dazu nur locker und theoretisch waren oder, soweit sie praktisch in Betracht kamen, durch ein gesundes Schicklichkeitsgefühl geregelt und bestimmt wurden, das die Erörterung jenes Wissens ebenso wenig zuließ wie diejenige so viel anderer funktioneller Unanständigkeiten, deren das Leben sich bewusst und durch die es bedingt ist, die es aber nicht hindern, Bienseance zu bewahren. Warum aber kehrte stattdessen und trotz aller Unschuld so oft der Ausdruck trüber Scheu in seine sanften Augen? War es, weil er sich überäugig und hohlwangig wusste? Denn so wurde er zusehends in diesen Wochen viel mehr noch, als er es schon bei seiner Heimkehr vom Flachland gewesen war, und seine braune Gesichtsfarbe ward gelblich-lederner von Tag zu Tag. Wovor und vor wem also duckte und verbarg sich sein ehemals so offener Blick? Wie seltsam die Lebensscham der Kreatur, die sich in ein Versteck schleicht, um zu verenden. Überzeugt, dass sie in der Natur draußen keinerlei Achtung und Pietät vor ihrem Leiden und Sterben zu gewärtigen hat, überzeugt hiervon mit Recht, da ja die Schar der schwingenfrohen Vögel den kranken Genossen nicht nur nicht ehrt, sondern ihn in Wut und Verachtung mit Schnabelhieben traktiert. Doch das ist gemeine Natur. Und ein hochmenschliches Liebeserbarmen schwoll auf in Hans Castorps Brust, wenn er die dunkle Instinktscham in des armen Joachims Augen sah. Er ging links von ihm, ausdrücklich tat er es. Und da Joachim nun auch etwas unsicher zu Fuße wurde, so stützte er ihn wohl, wenn es einen kleinen Wiesenhang zu erklettern galt, indem er die Sittensprödigkeit überwindend den Arm um ihn legte. Ja, vergaß noch nachher eine Weile, seinen Arm wieder von Joachims Schultern wegzutun, bis dieser ihn halb ärgerlich abschüttelte und sagte: »Na du, was soll das? Sieht ja betrunken aus, wie wir daherkommen.« Aber dann kam ein Augenblick, wo dem jungen Hans Castorp die Trübung von Joachims Blick noch in einem anderen Lichte erschien. Und das war, als Joachim Order erhalten hatte, das Bett zu hüten. Anfang November, der Schnee lag hoch. Damals nämlich war es ihm allzu schwer geworden, auch nur die Haschees und Breie sich zuzuführen, da jeder zweite Bissen ihm in die falsche Kehle geriet. Der Übergang zu ausschließlich flüssiger Nahrung war indiziert und zugleich verordnete Behrens dauernde Bettruhe, der Kräfteersparnis wegen. Es war also am Vorabend von Joachims dauernder Bettlägerigkeit, am letzten Abend, da er noch auf den Füßen war, dass Hans ihn betraf, ihn im Gespräch mit Marussia betraf, der grundlos viel lachenden Marussia mit dem Apfelsinentüchlein und der äußerlich wohlgebildeten Brust. Nach dem Dinner war das während der Abendgeselligkeit in der Halle. Hans Castorp hatte sich im Musiksalon aufgehalten und kam heraus, um nach Joachim zu sehen. Da fand er ihn vor dem Kachelkamin neben Marussias Stuhl. Es war ein Schaukelstuhl, worin sie saß. Und Joachim hielt ihn mit der linken an der Rückenlehne nach hinten geneigt, so dass Marussia aus liegender Stellung mit ihren braunen Kugelaugen in sein Gesicht emporblickte, dass er leise und abgerissen sprechend über das ihre beugte, während sie manchmal lächelnd und erregt geringschätzig mit den Schultern zuckte. Hans Castorp beeilte sich zurückzutreten, nicht ohne wahrgenommen zu haben, dass noch andere Mitglieder der Gästeschaft auf die Szene, wie das zu gehen pflegt, ein belustigtes Auge hatten, unbemerkt von Joachim oder doch unbeachtet von ihm. Dieser Anblick, Joachim im Gespräche rücksichtslos hingegeben an die hochbrüstige Marussia, mit der er so lange an ein und demselben Tisch gesessen, ohne ein einziges Wort mit ihr zu wechseln, vor deren Person und Existenz er mit strengem Ausdruck, vernünftig und ehrliebend, die Augen niedergeschlagen hatte, obgleich er fleckig erblasste, wenn von ihr die Rede war, erschütterte Hans Castorp mehr als irgendein Zeichen der Entkräftung, das er in diesen Wochen sonst an seinem armen Vetter wahrgenommen. »Ja, er ist verloren«, dachte er und setzte sich still auf einen Stuhl im Musiksalon, um Joachim Zeit zu lassen für das, was er sich dort in der Halle an diesem letzten Abend noch gönnte. Von da an also nahm Joachim dauernd die Horizontale ein und Hans Castorp schrieb davon an Luise Ziemsen, schrieb ihr in seinem vorzüglichen Liegestuhl, er habe nun seinen früheren gelegentlichen Mitteilungen hinzuzufügen, dass Joachim bettlägerig geworden sei und dass er zwar nichts gesagt habe, dass ihm aber der Wunsch, seine Mutter bei sich zu haben, von den Augen abzulesen sei und dass Hofrat Behrens diesen unausgesprochenen Wunsch ausdrücklich unterstütze. Auch dies fügte er zart und deutlich hinzu, und so war es denn kein Wunder, dass Frau Ziemsen die schnellsten Verkehrsmittel in Anspruch nahm, um zu ihrem Sohne zu stoßen. Schon 3 Tage nach Abgang dieses humanen Alarmbriefes traf sie ein und Hans Castorp holte sie bei Schneegestöber im Schlitten von Station Dorf ab, legte auf dem Bahnsteige stehend, bevor das Züglein einfuhr, seine Miene zurecht, dass sie die Mutter nicht gleich zu sehr erschrecke, dass diese aber auch nichts Falsches, Munteres mit dem ersten Blick darin lese. Wie oft mochten wohl solche Begrüßungen sich hier schon ereignet haben. Wie oft dies Aufeinanderzueilen unter dringlichem und angstvollem Forschen des dem Zuge Entstiegenen in den Augen dessen, der ihn in Empfang nahm. Frau Ziemsen erweckte den Eindruck, als sei sie von Hamburg hierher zu Fuß gelaufen. Erhitzten Gesichtes zog sie Hans Castorps Hand an ihre Brust und stellte gewissermaßen scheu um sich blickend hastige und gleichsam geheime Fragen, denen er auswich, indem er ihr dankte, dass sie so rasch gekommen sei. Das sei famos. Und wie mächtig werde ihr Joachim sich freuen. Tja, der liege nun leider vor der Hand. Es sei wegen der flüssigen Nahrung, die ja natürlich auf den Kräftezustand nicht ohne Einfluss sei. Aber da gäbe es notfalls mancherlei Auskünfte, zum Beispiel die künstliche Ernährung. Übrigens werde sie ja selber sehen. Sie sah. Und an ihrer Seite sah Hans Castorp. Bis zu diesem Augenblick waren ihm die Veränderungen, die sich in den letzten Wochen an Joachim vollzogen hatten, gar nicht so bemerklich geworden. Junge Leute haben ja nicht viel Blick für solche Dinge. Jetzt aber, neben der von außen kommenden Mutter, betrachtete er ihn gleichsam mit ihren Augen, als hätte er ihn lange nicht gesehen, und erkannte klar und deutlich, was zweifellos auch sie erkannte. Was aber ganz gewiss am besten von allen dreien Joachim selber wusste, nämlich, dass er ein Moribundus war. Er hielt Frau Ziemsens Hand in der seinen, die ebenso gelb und abgezehrt war wie sein Gesicht. von welchem eben infolge der Abmagerung seine Ohren dieser leichte Kummer seiner guten Jahre stärker als ehedem und in bedauerlich entstellendem Maße abstanden, das aber bis auf diesen Fehler und trotz seiner durch den Stempel des Leidens und durch den Ausdruck von Ernst und Strenge, ja Stolz, den es trug, eher noch männlich verschönt erschien, obgleich seine Lippen mit dem schwarzen Bärtchen darüber jetzt gar zu voll wirkten gegen die schattigen Wangenhöhlen. Er lächelte nicht, während er die Hand seiner Mutter hielt und ihr flüsternd Guten Tag und Willkommen sagte. Auch bei ihrem Eintritt hatte er nicht einen Augenblick gelächelt. Und diese Unbeweglichkeit, Unveränderlichkeit seiner Miene sagte alles. Luise Ziemsen war eine tapfere Frau. Sie löste sich nicht in Jammer auf bei ihres braven Sohnes Anblick. Gefasst und zusammengenommen im Sinne ihres durch das kaum sichtbare Schleiernetz befestigten Haares, phlegmatisch und energisch, wie man bekanntlich bei ihr zu Lande war, nahm sie Joachims Wartung in die Hand, durch seinen Anblick gerade gespornt zu mütterlicher Kampflust und erfüllt von dem Glauben, dass, wenn es etwas zu retten gäbe, nur ihrer Kraft und Wachsamkeit die Rettung gelingen könne. Um ihrer Bequemlichkeit willen geschah es gewiss nicht, sondern nur aus Sinn für das Stattliche, wenn sie einige Tage später einwilligte, dass auch eine Pflegeschwester noch zu dem Schwerkranken berufen wurde. Es war Schwester Bertha, in Wirklichkeit Alfreda Schildknecht, die mit ihrem schwarzen Handkoffer an Joachims Lager erschien. Aber weder bei Tag noch bei Nacht ließ Frau Ziemsens eifersüchtige Energie ihr viel zu tun, und Schwester Bertha hatte eine Menge Zeit, auf dem Korridor zu stehen und ihr Kneiferband hinter dem Ohre neugierig auszuspähen. Die protestantische Diakonissin war eine nüchterne Seele. Allein im Zimmer mit Hans Castorp und mit dem Kranken, der keineswegs schlief, sondern offenen Augens auf dem Rücken lag, war sie imstande zu sagen: Das hätte ich mir auch nicht träumen lassen, dass ich einen von den Herren noch einmal zu Tode pflegen würde. Der erschrockene Hans Castorp zeigte ihr mit wilder Miene die Faust, aber sie begriff kaum, was er wollte, weit entfernt und mit Recht von dem Gedanken, dass es angebracht sein möchte, Joachim zu schonen, und viel zu sachlich gesonnen, um in Erwägung zu ziehen, dass irgendjemand und nun gar der Nächstbeteiligte sich über Charakter und Ausgang dieses Falles Täuschungen hingeben könne. Da, sagte sie, indem sie kölnisches Wasser auf ein Taschentuch goss und es Joachim unter die Nase hielt, »tun Sie sich noch ein bisschen gütlich, Herr Leutnant.« Und wirklich hätte es zu jener Zeit wenig Vernunft gehabt, dem guten Joachim ein X für ein U zu machen. Es sei denn zum Zwecke tunischer Beeinflussung, wie Frau Ziemsen es meinte, wenn sie ihm mit starker, bewegter Stimme von seiner Genesung sprach. Denn zweierlei war deutlich und nicht zu verkennen, dass Joachim erstens mit klarem Bewusstsein dem Tode entgegenging und dass er es zweitens in Harmonie und Zufriedenheit mit sich selber tat. Erst in der letzten Woche, Ende November, als Herzschwäche sich bemerkbar machte, vergaß er sich stundenweise, von hoffnungsseliger Unklarheit über seinen Zustand umfangen, und sprach von seiner baldigen Rückkehr zum Regiment und seiner Beteiligung an den großen Manövern, die er sich noch im Gange befindlich dachte. Zu demselben Zeitpunkt war es aber auch, dass Hofrat Behrens darauf verzichtete, den Angehörigen Hoffnung zu geben und das Ende nur noch für eine Frage von Stunden erklärte. Hans Castorp, den Kummer und Herzensweh nicht hinderten, das Phänomen mit Sachlichkeit ins Auge zu fassen, knüpfte unbeholfene, wenn auch scharfköpfige Betrachtungen daran im Gespräche mit Nafta und Settembrini, als er ihnen über das Befinden seines Verwandten Bericht erstattete, und zog sich einen Verweis des Letzteren zu, indem er meinte, die landläufige Auffassung, philosophische Gläubigkeit und auf das gute, vertrauende Zuversicht sei ein Ausdruck von Gesundheit, Schwarzseherei und Weltverurteilung aber ein Krankheitsmerkmal, beruhe offenbar auf Irrtum, denn sonst könne nicht gerade der trostlos finale Zustand einen Optimismus zeitigen, mit dessen schlimmer Rosigkeit verglichen der vorangegangene Trübsinn als eine derb gesunde Lebensäußerung erscheine. Gottlob konnte er den Teilnehmenden gleichzeitig melden, dass Rhadamanthys innerhalb der Hoffnungslosigkeit der Hoffnung Raum ließ und einen sanften, trotz Joachims Jugend quallosen Exitus prophezeite. »Idyllische Herzaffäre, meine gnädigste Frau«, sagte er, während er Luise Ziemsens Hand in seinen beiden Schaufelgroßen hielt und sie mit quellenden, tränenden, blutunterlaufenden Blauaugen von unten anblickte. »Mir lieb, mir ungeheuer lieb, dass es kordialen Verlauf nimmt. Das Herz lässt rapide aus, wohl ihm, wohl uns. Wir können pflichtschuldigst das Unsrige dagegen tun mit unserer Kampferspritze, ohne viel Aussicht, ihm damit Weitläufigkeiten zu verursachen. Er wird viel schlafen zuletzt und freundlich träumen, glaube ich, versprechen zu können. Ich kenne den Tod. Ich bin ein alter Angestellter von ihm. Man überschätzt ihn, glauben Sie mir. Ich kann Ihnen sagen, es ist fast gar nichts damit. Denn was unter Umständen an Schindereien vorhergeht, das kann man ja nicht gut zum Tode rechnen. Es ist eine springlebendige Angelegenheit und kann zum Leben und zur Genesung führen. Aber vom Tode wüsste ihnen keiner, der wiederkäme, was Rechtes zu erzählen, denn man erlebt ihn nicht. Wir kommen aus dem Dunkel und gehen ins Dunkel. Dazwischen liegen Erlebnisse, aber Anfang und Ende, Geburt und Tod werden von uns nicht erlebt. Sie haben keinen subjektiven Charakter. Sie fallen als Vorgänge ganz ins Gebiet des Objektiven. So ist es damit. Dies war des Hofrats Art und Weise, Trost zu spenden. Wir wollen hoffen, dass sie der verständigen Frau Ziemsen ein bisschen wohltat. Und seine Zusicherungen trafen denn ja ziemlich weitgehend auch ein. Der schwache Joachim schlief viele Stunden lang in diesen letzten Tagen, träumte auch wohl, was zu träumen ihm angenehm war. Flachländisch-militärisches also, nehmen wir an. Und wenn er erwachte und man ihn nach seinem Befinden fragte, so antwortete er, wenn auch undeutlich stets, dass er sich wohl und glücklich fühle, obgleich er fast keinen Puls mehr hatte und schließlich den Einstich der Injektionsspritze überhaupt nicht mehr spürte. Sein Körper war unempfindlich. Man hätte ihn brennen und zwacken können, es wäre den guten Joachim bereits nicht mehr angegangen. Doch hatten sich seit seiner Mutter Eintreffen noch große Veränderungen mit ihm vollzogen. Da ihm das Rasieren beschwerlich geworden war und er es seit 8 oder 10 Tagen schon unterlassen hatte, sein Bartwuchs aber sehr kräftig war, so zeigte sein wächserndes Gesicht mit den sanften Augen sich nun von einem schwarzen Vollbart umrahmt, einem Kriegsbart, wie wohl der Soldat ihn im Felde sich stehen lässt, und der ihn übrigens schön und männlich kleidete, wie alle fanden. Ja, Joachim war plötzlich aus einem Jüngling zum reifen Manne geworden durch diesen Bart, und wohl nicht nur durch ihn. Er lebte rasch wie ein abschnurrendes Uhrwerk, legte im Hui und Galopp die Altersstufen zurück, die in der Zeit zu erreichen ihm nicht vergönnt war, und wurde während der letzten 24 Stunden zum Greise, so dass Joachim beim Sprechen mummelte wie ein ganz Alter. Und übrigens an dieser Hemmung wirkliches Ärgernis nahm. Wäre er ihrer erst ledig, meinte er lallend, so werde alles gut sein. Doch sie sei eine verwünschte Belästigung. Wie er das meinte, es werde alles gut sein, wurde nicht so ganz klar. Dann wurde sein Wesen ablehnend, streng, unverbindlich, ja unhöflich. Er ließ sich keine Fiktionen und Beschönigungen mehr nahe kommen, antwortete nicht darauf, blickte fremd vor sich hin. Namentlich nachdem der junge Pfarrer, den Luise Ziemsen berufen und der zu Hans Castorps Bedauern keine gestärkte Krause, sondern nur Bäffchen getragen hatte, mit ihm gebetet, nahm seine Haltung amtlich-dienstliches Gepräge an, äußerte er Wünsche, nur in Form kurzer Befehlsworte. Um 6 Uhr nachmittags begann er ein eigentümliches Tun. Er fuhr wiederholt mit der rechten Hand, um deren Gelenk sein goldenes Kettenarmband lag, in der Gegend der Hüfte über die Bettdecke hin, indem er sie auf dem Rückwege etwas erhob und dann auf der Decke in schabender, rächender Bewegung wieder zu sich führte, so als züge und sammle er etwas ein. Um 7 Uhr starb er. Alfreda Schildknecht befand sich auf dem Korridor, nur Mutter und Vetter waren zugegen. Er war im Bette herabgesunken und befahl kurz, man möge ihn höher stützen. Während Frau Ziemsen den Arm um seine Schultern der Anordnung nachkam, äußerte er mit einer gewissen Hast, er müsse sofort ein Gesuch um Verlängerung seines Urlaubes aufsetzen und einreichen. Und indem er es sagte, vollzog sich der knappe Übertritt. Von Hans Castorp im Lichte des rotumhüllten Tischlämpchens mit Andacht verfolgt, sein Auge brach. Die unbewusste Anstrengung seiner Züge wich. Die Mühsalsschwellung der Lippen schwand zusehends dahin. Verschönung zu frühmännlicher Jugendlichkeit breitete sich über unseres Joachims verstummtes Antlitz. Und so war's geschehen. Da Luise Ziemsen sich schluchzend abgewandt hatte, war es Hans Castorp, der dem regungs- und hauchlosen mit der Spitze des Ringfingers die Lider schloss, ihm die Hände behutsam auf der Decke zusammenlegte. Dann stand auch er und weinte, ließ über seine Wangen die Tränen laufen, die den englischen Marineoffizier dort so gebrannt hatten, dies klare Nass so reichlich, bitterlich fließend überall in der Welt und zu jeder Stunde, dass man das Tal der Erden poetisch nach ihm benannt hat, dies alkalisch-salzige Drüsenprodukt, das die Nervenerschütterung durchdringenden Schmerzes, physischen wie seelischen Schmerzes, unserem Körper entpresst. Er wusste, es sei auch etwas Muzin und Eiweiß darin. Der Hofrat kam, von Schwester Bertha benachrichtigt. Noch vor einer halben Stunde war er da gewesen und hatte Kampfer gespritzt. Nur eben den Augenblick des knappen Übertrittes hatte er verpasst. Tja, der hat es hinter sich, sagte er schlicht, indem er sich mit seinem Hörrohr von Joachims stiller Brust aufrichtete. Und er drückte den beiden Anverwandten die Hände, indem er ihnen zunickte. Danach stand er noch eine Weile mit ihnen zusammen am Bett, Joachims unbewegliches, kriegerbärtiges Antlitz betrachtend. »Toller Junge, toller Kerl«, sagte er über die Schulter, indem er mit dem Kopf auf den Ruhenden wies. »Hat es zwingen wollen, wissen Sie?« »Natürlich war alles Zwang und Gewaltsamkeit mit seinem Dienst da unten. Febril hat er Dienst gemacht, auf Biegen und Brechen, Feld der Ehre, verstehen Sie? Ist uns aufs Feld der Ehre echappiert, der Durchgänger. Aber die Ehre, das war der Tod für ihn. Und der Tod, Sie können es nach Belieben auch umdrehen, er hat nun jedenfalls habe die Ehre gesagt. Toller Bengel, das toller Kerl. Und er ging ab, lang und gebückt, mit heraustretendem Nacken. Joachims Überführung in die Heimat war beschlossene Sache und Hausberghof sorgte für alles, was dazu erforderlich war und sonst schicklich und stattlich schien. Mutter und Vetter brauchten sich kaum zu regen. Am nächsten Tage in seinem seidenen Manschettenhemd, Blumen auf der Decke, ruhend in matter Schneehelligkeit, war Joachim noch schöner geworden als unmittelbar nach dem Übertritt. Jede Spur der Anstrengung war nun aus seinem Gesicht gewichen. Erkaltet hatte es sich zu reinster, schweigender Form befestigt. Kurzes Gekräusel seines dunklen Haares fiel in die unbewegliche, gelbliche Stirn, die aus einem edlen, aber heiklen Stoff zwischen Wachs und Marmor gebildet schien, und in dem ebenfalls etwas gekrausten Bart wölbten die Lippen sich voll und stolz. Ein antiker Helm hätte diesem Haupte wohl angestanden, wie mehrere der Besucher meinten, die sich zum Abschiede einfanden. Frau Stör weinte begeistert im Anblick der Form des ehemaligen Joachim. »Ein Held! Ein Held!« rief sie mehrfach und verlangte, dass an seinem Grabe die Erotika von Beethoven gespielt werden müsse. »Schweigen Sie doch!« zischte Settembrini sie von der Seite an. Er war nebst Nafta gleichzeitig mit ihr im Zimmer und herzlich bewegt. Mit beiden Händen wies er die Anwesenden auf Joachim hin, indem er sie zur Klage aufforderte. »Un giovanotto tanto simpatico, tanto stimabile«, rief er wiederholt. Nafta enthielt sich nicht aus seiner gebundenen Haltung heraus und ohne ihn anzublicken, leise und bissig gegen ihn hinzuäußern. »Ich freue mich zu sehen, dass Sie außer für Freiheit und Fortschritt auch noch für ernste Dinge Sinn haben.« Am Nachmittag kam der Metallsarg, Joachims Umlagerung in diesen stattlichen, mit Ringen und Löwenköpfen geschmückten Behälter wollte ein Mann allein als seine Sache betrachtet wissen, der mit ihm gekommen war, ein Verwandter des in Anspruch genommenen Bestattungsinstituts, schwarz gekleidet, in einer Art von kurzem Bratenrock und einen Ehering an seiner plebejischen Hand, in deren Fleisch der gelbe Reif sozusagen eingewachsen, ganz davon überwuchert war. Man war geneigt zu spüren, dass Leichengeruch seinem Bratenrock entströmte, was aber auf Vorurteil beruhte. Doch ließ der Mann die Spezialisteneinbildung erkennen, dass all sein Tun gleichsam hinter die Kulissen zu fallen habe und nur pietätvoll parademäßige Ergebnisse den Blicken der Hinterbliebenen auszusetzen seien, was geradezu Hans Castorps Misstrauen erweckte und keineswegs nach seinem Sinne war. Er befürwortete zwar, dass Frau Ziemsen sich zurückzöge, ließ sich selbst aber nicht hinaus komplimentieren, sondern blieb und legte mit Hand an. Unter den Achseln fasste er die Figur und half sie hinübertragen vom Bett in den Sarg, auf dessen Leilach und Trottelkissen Joachims Hülle hoch und feierlich gebettet wurde. Zwischen Standleuchtern, die Haus Berghof gestellt hatte. Am wiedernächsten Tage jedoch trat eine Erscheinung auf, die Hans Castorp bestimmte, sich innerlich von der Form zu trennen und zu lösen und tatsächlich dem Professionisten, dem üblen Hüter der Pietät, das Feld zu überlassen. Joachim nämlich, dessen Ausdruck bisher so ernst und ehrbar gewesen war, hatte in seinem Kriegerbarte zu lächeln begonnen. Und Hans Castorp verhehlte sich nicht, dass dieses Lächeln die Neigung zur Ausartung in sich trug. Es erfüllte sein Herz mit Empfindungen der Eile. So war es in Gottes Namen denn gut, dass die Abholung bevorstand, der Sarg geschlossen und verschraubt werden sollte. »Wir lassen den Vorhang fallen, zum vorletzten Mal. Doch während er niederrauscht, wollen wir im Geiste mit dem auf seiner Höhe zurückgebliebenen Hans Castorp fern hinab in einen feuchten Kreuzesgarten des Flachlandes spähen und lauschen, wo selbst ein Degen aufblitzt und sich senkt, Kommandoworte zucken und drei Gewehrsalven, drei schwärmerische Honneurs hinknallen über Joachim Ziemsens Wurzeldurchwachsenes Soldatengrab.